Dropkick Drama 130, da sind wir wieder. Eine kleine Jubiläumsfolge. Also auf jeden Fall mal wieder eine Null hinten. Hallo Thomas. Piep. Es ist irgendwie, haben wir heute technische Schwierigkeiten. Wir haben so ein Piepen auf der Aufnahme. Ja, das hatten wir jetzt in den vorigen Folgen immer und ich bin bemüht gewesen, das jetzt irgendwie zu verhindern und ich glaube, ich bin dahinter gekommen und ich glaube auch, dass jetzt kein Piepen mehr da sein dürfte. Ansonsten würde ich mich jetzt sehr ärgern und Du hast also den Wellensittich jetzt ins andere Zimmer gestellt. Nee, ich habe das iPad auf den Flugmodus umgestellt. Ja, das hätte ich dir ja vorher auch schon sagen können. Das hast du doch früher schon mal, das haben wir früher auch schon mal bei meinem iPhone gehabt. Ja, ist richtig, ich habe da nur nicht dran gedacht. Ja ich denke mal, daran liegt es. Ja, schon mal schlecht, wenn man bedenkt, dass die Sendung schon damit losging, dass Mirko nicht in der Lage war, den Lautsprecherknopf am Telefon zu drücken. Ja, der war halt verklemmt, da konnte ich nichts für. Jetzt musste unsere Redaktionskonferenz vor Start der Sendung um 10 Minuten gekürzt werden wegen technischer Schwierigkeiten. Ja, ganz so schlimm war es nun auch nicht. Also ich meine, ich brauchte vielleicht 2 Minuten, um den Knopf zu betätigen, aber das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Das waren gefühlte 10 Minuten. Ja. So, wollen wir heute mal ganz unkonventional und Ja. Vielleicht kriegt Mirko demnächst auch noch eine Konventionalstrafe. Ich habe zwar keine Ahnung, was das jetzt ist, aber egal. So, wollen wir die Folge heute mal ganz unkonventionell und ich höre lieber damit auf, anfangen und einfach mal mit ein paar News beginnen? Können wir machen. Ich bin im Moment gar nicht auf dem laufenden Stand, deshalb bin ich selber gespannt zu den News. Ich habe diese Woche eigentlich nur Raw gesehen und 2, 3 Podcasts gehört, sonst bin ich zu nichts gekommen. Ja, dann können wir direkt mit Podcast beginnen, denn Ringside ist ja wieder auf Sendung. Hatten wir ja letzte Woche schon erwähnt, dass es da 2 neue Sendungen gab. Ich habe die 495, die habe ich vor der Sendung fast durchgehört, da fehlen mir jetzt noch etwas über 10 Minuten. Die war sehr gut, da hat zum Beispiel der Bruns auch ein bisschen von den Touren erzählt, auf den Wrestling-Touren, auf denen er jetzt zuletzt noch war. Das war sehr interessant. Mhm. Und ich habe auch gesehen, jetzt vor einer halben Stunde oder ein bisschen mehr gab es auch schon wieder eine neue Ringside. Naja, wenn sie die 16 Folgen noch? 15 Folgen bis, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall, ich habe das mal ausgerechnet, das wäre dann soweit wohl rhythmisch so, dass dann jede Woche eine Sendung erscheint, ungefähr. Und bei WrestleMania wird dieses Jahr nur der Bruns live anwesend sein und der wird da auch aufnehmen und höchstwahrscheinlich wird er sich dazu auch noch andere Personen vors Mikro holen. Ja, alleine wäre ein bisschen langweilig. Ja. So, der Holzer ist aber auf jeden Fall nicht dabei. Ja, wahrscheinlich ist, haben sie gesagt, deshalb müssen wir Geld sparen. Nee, das haben sie nicht gesagt. Also, es wurde auch nicht gesagt, der Bruns, der schreibt jetzt auch wahrhaftig mal wieder ein bisschen in dem Forum. Also, es bessert sich schon und da hat er es halt geschrieben. Naja, ich vermute tatsächlich, dass die Auflage der Zeitung jetzt so weit zurückgeht, dass er wieder mehr selber machen muss und dafür weniger andere und damit sie den anderen dann auch weniger Geld bezahlen. Ich vermute, dass die anderen kein festes Gehalt haben, sondern dass die auf Artikelbasis bezahlt werden. Das heißt, für jeden Artikel, den sie abliefern. Und ich vermute aber, dass der Bruns ein festes Gehalt hat. Und je mehr er dann für das feste Gehalt schreibt, desto mehr Geld sparen sie dann natürlich bei den anderen Artikeln ein. Na? Mhm. Das ist möglich. So, dann erscheint am 1. April hier in Deutschland ja das neue WWE Wrestling-Spiel für alle gängigen Konsolen, WWE All-Stars, wo die aktuelle Generation auf die vorige Generation, also zum Beispiel Hogan, Rock, Stone Cold, Steve Austin, auf die heutige Generation mit Cena, John Morrison und so weiter trifft. Das alles in einem sehr übertriebenen Superhelden-Look, mehr oder weniger mit viel Muskelmasse. Ah, doch, dann ist das, da habe ich mal einen Ausschnitt gesehen, das sah furchtbar aus. Das sieht sehr interessant aus und ich freue mich auch schon auf das Spiel, das ist vorbestellt. Es gab bei Amazon eine, beziehungsweise die gibt es da noch, eine sehr gute Aktion, da konnte man das Spiel für den gängigen Preis vorbestellen und bekam gratis dazu SmackDown vs. Raw 2011, was man auch noch für 30 Euro wieder verkaufen konnte, ich zum Beispiel. Haben, wo da irgendwie Cena gegen einen amerikanischen Präsidenten oder so gekämpft hat? Das kann sein, das kann aber auch zu SmackDown vs. Raw 2011 gehört haben. Da haben sie Es mal sieht auf einen jeden Sieg Fall sehr interessant vorgestellt, da sah aus. Cena irgendwie vollkommen aufgeblasen aus. Ja, dann war es das wahrscheinlich. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und es wird auch verschiedene Gimmick-Matches, TLC und so weiter geben. Also ich stelle mir das sehr, sehr schön vor. Als wir damals den Ausschnitt auf Raw besprochen haben, hast du gesagt, das sieht furchtbar aus, das wirst du auf keinen Fall dir bestellen. Naja, du kennst mich ja. So, dann ist es ja jetzt auch schon gängige Praxis. Gängige, das Wort, in dem Wort habe ich es heute. Es ist gängige Praxis bei WrestleMania jedes Jahr, dass da America the Beautiful gesungen wird. Ja, wer singt das dieses Jahr? Dieses Jahr, ja, dieses Jahr war ja zuerst in den Gesprächen Justin Bieber. Den hat man dann jetzt zum Glück nicht gebracht. Wobei die andere war jetzt auch nicht viel besser. Es Carrie Hilson wird dieses Jahr America the Beautiful. Die ist auch von American Idol, oder? Ich weiß es nicht, die kennt man auf jeden Fall aus dem Radio mit I Like. Ein Song, der vor einiger Zeit hoch und runter gespielt wurde und dann langsam auch anfängt zu nerven. Ja. Also wichtig ist dabei generell ja nur, dass die Leute bekannt sind und das Medienecho groß Aber ist. die hat diese amerikanische Version von Deutschland sucht den Superstar, das heißt ja American Idol, glaube ich. Ich glaube, das hat die gewonnen oder so. Das kann ich dir nicht sagen. So, was haben wir denn noch hier auf dem Plan? Dann hatte ich ja vor ein paar Wochen mal gesagt, von den Gerüchten her, dass es wohl in den nächsten Wochen bei Raw oder so Videos von Michael Cole und Jack Swagger zu sehen geben wird, von diesen Trainingssachen. Aber nee, hat man wohl anscheinend wieder verworfen. Es sei denn, da kommen jetzt eine Woche vor WrestleMania noch irgendwelche Videos, aber. Aber dafür hat man ziemlich viel Platz, ziemlich viel Zeit in der Raw-Sendung für diese Storyline reserviert. Und Ja, Woche für Woche. meistens sind das auch die besseren Segmente in Raw. Ja, mit die besten sogar. Also ich fand zum Beispiel, wir gehen ja gleich Raw durch, aber ich fand zum Beispiel das Triple H Promo am Anfang recht schrecklich. So, dann habe ich heute noch gelesen, dass wieder ein bekannter Wrestler am Steuer mit Alkohol verhaftet wurde. Das wusste ich nicht. Wer war Dabei handelt sich es um TNA-Star Kurt Engel. Ach, das ist nicht so überraschend. Nee, und Wenn er mal nur am. Alkohol hatte und nichts anderes, keine anderen Drogen. Nee, er stand wohl irgendwie am Streifen und war wohl irgendwie etwas betrunken oder so. Auf jeden Fall, am besten Was ist harmlos für ihn. man muss sich auf jeden Fall mal das Foto angucken, was da mal der Polizei gemacht wurde. Da grinst der wie so ein. Also, ich weiß nicht, was da los war, aber da grinste der. Honigkuchenpferd. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, aber das habe ich dann doch lieber gelassen. Aber auf jeden Fall, wie der da grinst, als hätte er irgendwie Geburtstag oder sonst was bekommen. Also sehr seltsam. Ja, das dachte ich dann auch, aber so schlimm las ich das dann nicht. Ist schon ein bisschen peinlich. Ja. Aber das passt ja gut zu TNA. Jetzt ist Jeff Hardy wird ja dann zurückkommen und dann können ja Jeff Hardy und Kurt Angle zusammen abends losgehen. Ja. Das wird dann lustig. Und dann kommt noch Snooki dazu. Ja, da hast du uns ja hier wieder super überleitet. Ich habe mir mal rein aus schöner Überleitet. Ich habe keine Ahnung. Ich bin der deutschen Sprache nicht so mächtig, du. Ich habe zwar eine 2 in Deutsch, aber. Übergelesen. Was? Was, was, was? Ich habe übergelesen. Das habe ich jetzt wirklich nur nicht gesagt. Das ist schon Mach recht weiter. schlimm. Nee, das habe ich nicht Ich gesagt. habe super übergeleitet. Ja, ich meine, das habe ich auch so gesagt eigentlich. Hast du auch so gesagt. Ich habe es nur wiederholt jetzt. Ach so, ich dachte, das wäre richtig so. Ich habe mir natürlich rein. Wolltest du nicht was zu Snooki erzählen? Ich habe in einer Mail gelesen, dass du dir jetzt tatsächlich mal Jersey Ja, Shore. ich habe mir aus rein journalistischen Gründen natürlich die ersten beiden Folgen der ersten Staffel Jersey Shore mal angetan. Und was ist das jetzt? Ist das Ja, ich Reality-TV habe mir oder das ist natürlich auf Englisch angetan und es ist eine typische MTV-Serie, von denen da viele laufen. Es ist ja Reality. Ich weiß nicht, wie viel davon gescriptet ist. Ich würde mal ehrlich gesagt davon ausgehen, dass es relativ real ist. Und es geht darum, dass halt, ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, 8 oder so, 8, also vier Männer, 4 Frauen war es, glaube ich, gleich aufgeteilt, in so ein Haus ziehen. Das Jersey Shore House. Und sich da fröhlich betrinken, mit anderen Leuten rummachen und es letztlich darum geht, wer mehr rummacht und wer die besseren Leute bekommt und whatever. Und nebenbei müssen die dann halt noch arbeiten, müssen zusehen, dass sie sich nicht so stark betrinken, dass sie nicht noch arbeiten können. Die haben da irgendwie so ein, am Strand noch irgend so ein T-Shirt-Shop, wo sie T-Shirts verkaufen müssen und so weiter und so fort. Das ist ja super, das ist ja eine mal wirklich intellektuell anspruchsvolle Sendung. Es ist. Verstehe ich auch, dann verstehe ich das jetzt auch mit den Aufnahmen von dieser Snooki da. Ja, es ist zum Gehirnausschalten recht unterhaltsam, muss ich sagen. Zu viel erwarten sollte man sich davon nicht wirklich. Willst du denn gleich überleiten in die News zu dem Segment, was dann wahrscheinlich nächste, jetzt am Montag auf Raw laufen wird? Nee, ich wollte eigentlich noch was sagen zu Jersey Shore. Ja, sag mal was. Jersey Shore. Ich habe das ja nicht nur verfolgt, um jetzt sagen zu können, was das eigentlich ist. Ich muss ja jetzt auch noch ein bisschen Inhalt wiedergeben. Gib mal Inhalt wieder. In den zwei, ersten zwei Folgen Hast kann du man. ziemlich gut übergelitten? Nee. Von den ersten zwei Folgen kann ich sagen, dass Snooki da so die Außenseiterin ist. Und das war es auch eigentlich schon. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Inhalt. Da hast du dir richtig viel Mühe gegeben. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber irgendwie reicht das auch. Sag doch mal was zum Inhalt. Ja, das war der Inhalt der ersten zwei Folgen. So viel, ich kann dir wohl noch sagen, dass da irgendwie drei Männer drei Frauen eingeladen haben, die nicht in dem Haus wohnen und die dann in dem Whirlpool waren, aber das interessiert jetzt wahrscheinlich nicht allzu viele und das betrifft ja jetzt auch nicht direkt das Wrestling-Business. Wirst du denn jetzt nach diesen zwei bahnbrechenden Folgen die Sendung regelmäßig gucken? Nee, regelmäßig bestimmt nicht. Erahne ehrlich gesagt mir heute Abend noch, ich erahne, dass ich mir noch ein paar Folgen runter gucken werde. Runtergucken werde. Ja. Ja, also ich werde mir die Folgen, ich glaube, ich werde mir nach dieser Inhaltsangabe, ich glaube, ich werde mir das ersparen, mir diese Sendung anzugucken. Ja, das wäre dir auch gegönnt. Ich habe noch ein Buch und ich glaube, ich werde eher das Buch lesen. Oh ja, ich habe mir übrigens, ich habe jetzt das Wesen von Arno Strobel angefangen. Das ist auch schon mal sehr spannend. Und dann habe ich mir vor der Sendung nochmal ein E-Book runtergeladen. Da war ich vor, ja, ich denke, letzten Monat war das irgendwann, war ich da schon mal, bin ich da schon mal drauf gestoßen. Und jetzt bin ich da wieder drauf gestoßen auf das Cover, habe ich wieder entdeckt. Und da das zu dem aktuellen Weltgeschehen so gut passte, dachte ich mir, lade ich mir das mal runter und werde das dann nach dem Buch von dem Herrn Strobel lesen. Und das heißt Ascheregen von Risto Isomäki, das ist aus dem Finnischen. Nee, das ist auch noch recht. Und da geht es auch so um Atomkraftwerke und das aus japanischen, interessanterweise sogar japanischen Atomkraftwerken, wohl Plutonium oder whatever gestohlen ist und man vermutet, es könnten irgendwelche Atomwaffen daraus zusammengemixt werden und so weiter und so fort. Klang ganz interessant. Dachte ich mir, lade ich mir das mal runter, weil es ja auch ein aktuelles Thema ist. Jetzt mal eine Frage. Ich habe heute die ersten 150 Seiten von diesem Krimi, Der geheimnislose Junge, was es zur Leipziger Buchmesse umsonst als E-Book-Download gab, gelesen und muss doch sagen, ich habe dann aufgehört zu lesen. Das ist doch ein bisschen langweilig. Ja, fand's ich fand's recht gut. Hast du es ganz durchgelesen? Noch nicht ganz, nein. Also ich finde es auch noch gut. Liest du dann jetzt ein anderes Buch, wenn du das geheimnislose Junge gut findest? Wieso hast du dann mittendrin aufgehört? Mir war heute Vormittag so danach, das Wesen anzufangen. Also habe ich es angefangen. Wie weit bist du denn bei der geheimnislose Junge ungefähr? Da müsste ich jetzt erstmal nachgucken. Guck mal nach. Ich bin jetzt bei knapp 300. Und wissen Sie jetzt schon, ob der Junge tot ist bei Seite 300 oder ob der nur verschwunden ist? Ja, da wird also drüber gemutmaßt, aber es ist irgendwie, ja, es Aber es ist. ist immer noch nicht raus. Nee, es ist schon richtig, dass in den letzten 100 Seiten von da weiter und so fort nicht so viel passiert ist, nicht wirklich. Es ist eigentlich Also ehrlich nichts gesagt, wirklich Neues rausgekommen, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlecht. fand ich auf den ersten 150 Seiten ist eigentlich auch nicht so viel passiert. Ja, das stimmt. Also und es ist auch jetzt keine besondere Sprache. Manchmal hat man das ja, das Buch, da muss gar nicht viel Handlung sein, wenn die Sprache besonders gut ist. Aber ich fand irgendwie, das Einzige, was passiert ist, ist, ja, der Junge ist verschwunden und jetzt versuchen wir halt rauszufinden, ist er tot, ist er Ja, die nicht. große Handlung war dann halt noch, dass das Handy da gefunden wurde, beziehungsweise dass das dann rauskam und so weiter, aber naja. Ja, das Einzige, was jetzt noch sozusagen als Handlung zumindest ein bisschen witzig war, ist, dass der Kommissar da irgendwie Bandscheibenprobleme bekommen hat von einem Tag auf den anderen. Ja. Das war zumindest ein bisschen lustig, aber ansonsten, ich fand, also ich habe jetzt dann aufgehört und habe zu einem anderen Buch gewechselt. Und bei einem anderen Buch, das heißt dann Eure Kraft und meine Herrlichkeit, da hatte ich in einem Spiegel Online-Artikel eine Kritik zugelesen und da es das als E-Book gab, habe ich mir das gekauft. Da habe ich nach den 150 Seiten gewechselt auf das andere E-Book und da habe ich 30 Seiten gelesen und da haben mir die 30 Seiten aufgrund der Sprache, da passiert eigentlich auch nicht so viel, aber aufgrund der Sprache haben mir die 30 Seiten besser gefallen als die 150 Seiten in dem anderen Buch. Das hast du heute, alles heute gelesen? Mit dem geheimnislosen Jungen, da hatte ich gestern Abend schon mit angefangen. Mhm. Und da war ich dann heute, bis, weiß ich aber nicht wie viel, ob das jetzt 30 oder 40 Seiten waren. Und ab dann habe ich den Rest, was ich erzählt habe, alles heute. Okay. Hast du dir eigentlich schon mal dieses Pyro-Test-Video aus dem Georgia Dome angeguckt, in Atlanta, Georgia, auf YouTube? Okay, dann werde ich das mal im Ausgangsposting wieder in den Kommentaren verlinken. Da gibt es ein Testvideo. Es gibt schon seit. Warte mal, warte mal, warte mal, wir müssen noch mal eine Sache vorher klären. Du hast ja vorhin jetzt, bevor wir auf die Bücher kamen, weil wir sind ja auf die Bücher gekommen, weil ich gesagt habe, Jersey Shore gucke ich mir nicht an. Du müsstest jetzt noch mal die Geschichte da mit der Snooki abschließend erläutern, weil da war ja diese Geschichte und da habe ich ja dann eine Verbindung zu Kurt Engel hergestellt. Kennst du diese Geschichte? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, ne? Ach so, ja doch, wahrscheinlich schon. Ja. Ja, da wurde ja jetzt so ein Segment aufgenommen in irgendeiner Bar oder so, glaube ich, ne? Was genau war's? Genau, irgendwie In so ein irgendeiner Bar, wo dann wohl Snooki und Lay Cool aufeinandertreffen. Café oder sowas. Ja, wo Snooki und Lay Cool dann wohl aufeinandertreffen und sich prügeln, whatever. Das kommt dann am Montag in Raw. Und es gab da dann wohl die Gerüchte, dass Snooki da zu spät gekommen wäre, etc. Das wurde dann allerdings dementiert von irgendeinem Wrestling-Journalisten, dessen Name mir jetzt gerade so nicht einfällt. Nee, der nicht. Auf jeden Fall wurde von dem dann auch wieder gesagt, dass sie wohl sogar noch einen Ticken früher da gewesen wäre, fertig gestylt wurde ganz schnell, beziehungsweise noch bevor dem eigentlichen Dreh fertig gestylt wurde und dass sie da wohl sehr euphorisch in dieser Wrestling-Rolle wäre und dass sie wohl auch vielleicht sogar plane, nach diesen WrestleMania-Sachen weiter in der WWE zu bleiben und da vielleicht auch als Diva einzusteigen. Das war so mit der eine der wenigen Sachen, das habe ich aber auch erst nur zu Beginn der Woche gehört. Das war von Dave Meltzer und der hat gesagt, sie wäre irgendwie 3 Stunden zu spät gekommen. Und dann dauerte das noch, bis sie die alle so fertig gemacht haben und dann hätten sie für die Segment 5 Stunden später angefangen zu drehen. Und die soll wohl auch, weiß ich nicht, recht betrunken oder bedröhnt gewesen sein. Und da meinte er nur so als Kommentar, ja, dann müsste eigentlich zu TNA und dann hätte sie ja mit Jeff Hardy den richtigen gefunden. Ja, das hatte ich dann dementiert, gelesen da wieder von dem netten Herr Journalisten, dessen Name mir gerade nicht einfällt. James Caldwell? Das kann sein, ja. Ja, mal gucken. Naja, auf jeden Fall, wenn man, ich habe ja jetzt die ersten beiden Folgen Jersey Shore geguckt und ich würde das mal so einschätzen, dass man diese News nicht unbedingt allzu sicher nehmen würde. Eine Snooki, ich glaube, die entscheidet sich gerne auch mal wieder um. Es geht. Naja, wie weit man das in so einer Stellt Serie. die sich denn in dieser Sendung dar? Macht die da einen besonders intelligenten Eindruck? Es hält sich in Grenzen. Das habe ich mir Es gedacht. gibt allerdings noch Schlimmere, muss man sagen. Also, naja. Das ist immer gut, sich mit Idioten zu umgeben, weil dann sieht man, auch wenn man selber ein Idiot ist, nicht ganz so schlimm aus. Ja. Das ist genauso, wenn du, wenn jemand zu dick ist, am besten mit noch dickeren sich umgeben, dann fällt das nicht so auf. Na denn. So, dann habe ich auch noch gehört, dass wohl vor WrestleMania gar keine neue SmackDown mehr aufgenommen werden soll. Also vorigen Jahre war das ja gang und gäbe, dass da so ein bisschen Material noch aufgenommen wurde und dann immer nur so diese Werbespots, Werbung für WrestleMania kam und von dem Access Fanfest ein bisschen was. Und dieses Jahr soll wohl dann wohl angeblich gar nichts aufgenommen werden, so neu. Und was soll stattdessen dann laufen im Ja, das Fernsehen habe ich auch noch abends? nicht gehört. Also ich denke, SmackDown zu SmackDown-Zeit wird wohl was laufen. Ja, ich denke, die 10 vom Fanfest beziehungsweise dem WrestleMania Access, die sehe ich auch immer sehr gerne. Man könnte auch mal, das fände ich auch ganz cool bei dem WrestleMania Aber Access. anderthalb Stunden lang ist ein bisschen viel, ne? Nur Es gab Fanfest. vorher ja auch immer nur so 20, 30 Minuten wirklich neues Material und man bringt dann ja auch immer noch WrestleMania-Werbung und ich fände es cool, das könnte man vielleicht ja mal machen. Es gibt bei dem WrestleMania Access ja auch immer so kurze Matches. Man könnte die ja mal mitfilmen und dann im Fernsehen zeigen. Das würde mich mal interessieren. Diesen kleinen Ausstellungshallen, das wird dann vielleicht ein bisschen zu sehr für Vince McMahon nach Indie-Wrestling. Ja, so klein sind diese Hallen gar nicht. Ich glaube, das wäre durchaus machbar. Also was ich in dieser Dokumentation auf NTV gesehen habe, was du mir da mal ausgeliehen hast, das sah schon relativ klein aus. Also für den Ring, weil der Ring ist halt riesengroß und der nimmt dann die meisten Platz halt irgendwie ein. Hattest du dir eigentlich das Pro-Contra-Video von dem Wrestling-Fan und von dem Steffen Dobbert von der Zeit angeguckt? Natürlich, ich dachte, da kommst du noch zu. Ja, da komme ich jetzt ja Da zu. sind wir Ja, ja noch. was sagst du denn zu der lieben Meinung von dem Steffen Dobbert, der ja jetzt das Contra-Video? Mirko, das habe ich doch vorhin in der Redaktionskonferenz gesagt. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Erstens hast du das nicht gesagt. Zweitens, warst du, als du hier angerufen hast, total betrunken am Telefon und ich dachte schon, wir müssten die Aufnahme um 5 Stunden verlegen. Das liegt aber nur an deinem Lautsprecher. Dass du getrunken warst, aber natürlich. So, Thomas, dann sag du doch bitte mal was zu dem Kontra-Video. Dass wir die Sendung verlegen müssen. Weil du warst ja so zittrig noch in den Fingern. Ich weiß ja nicht, was du da für Drogen genommen hast, nachdem du Jersey Shore geguckt hast, dass du den Knopf nicht getroffen hast. Ich habe den Knopf getroffen und zwar sehr, sehr oft, aber wie gesagt, er war verklemmt. Ja, was sagst du zu dem Kontra-Video von Zeit? Ich werde auch diese beiden Videos wieder am Ausgangsposting verlinken. In den Kommentatoren, in dem Kommentarefeld. Also das Kontra-Video fand ich enttäuschend. Das war der letzte Mist. Da fand ich den Artikel von dem Journalisten besser als das Video. Der war auch schon ziemlich, ziemlicher Mist, aber nicht so schlimm, weit nicht so schlimm wie das Kontra-Video. Ich wundere mich, dass du dann die Zeitung abonniert hast, wenn du das alles so schlimm fandest. Ich lese die Zeitung ja nicht wegen dem Sportteil. War der Artikel im Sport oder im Kulturteil? Im Sportteil. Mal davon abgesehen, schreibt der Dobbert auch nur für Sport, für Zeit Online. Davon nähert sich das ja. Das Pro-Video fand ich ziemlich gut. Das Pro-Video war sehr, sehr gut, ja. Das war ja von einem Fan, der wohl auch bei Moonsol.de aktiv ist. Das war sehr gut. Der wirkte nicht so, wie viele sich einen Wrestling-Fan vorstellen, sondern der war richtig gut durchdacht. Ja, eben, das hat mich auch gefreut, dass man eigentlich wieder irgendwie so ein Gröhlen in die Idioten ausgesucht hat, wie das oftmals ist, wenn man Wrestling in den deutschen Medien sieht, sondern ein Weißt du eigentlich, vernünftigen. ob das irgendwo im Studio bei der Zeit gefilmt haben? Oder wie ist das Also, ich gelaufen? habe auf dem Moonsault Cyborg wohl noch gelesen, dass der Dobbert privat wohl sehr nett sein soll, deshalb denke ich mal fast, dass das irgendwo in der Zeitredaktion oder auf jeden Fall irgendwo privat aufgenommen wurde. Die haben sich wohl auf jeden Fall beide mal gesehen, denke ich. Ohne sich zu prügeln. Das will ich natürlich hoffen. So, wollen wir mal mit Raw anfangen, so langsam, sonst werden wir hier heute wirklich nach Hast zwei du keine Stunden. News mehr? Nee, ich glaube, erstmal reicht das. Hättest du denn noch News? Nein, du bist ja unaktuell. Ich habe keine News. Außer heute Abend findet ja die UFC Fight Night statt. Und da gibt es ein Rematch zwischen dem Korean Zombie und Leonard Garcia, was im letzten Jahr einer der besten Kämpfe in der UFC war. Heute Abend War wird sehr hier witzig schön auch. gelesen. Heute Abend wird hier mal eine Lesestunde eingefügt, denn das Wesen, das fängt schon sehr interessant an. Das Buch da muss ich auf jeden Fall schnell weiterlesen. Ich dachte, du wolltest den Krimi erst durchlesen. Nee, ich lese erst das Wesen. Dann kann der Krimi ja noch nicht. Ja, wenn ich das Wesen heute Morgen anfange und da jetzt 30 Seiten von gelesen habe, dann werde ich das jetzt natürlich auch erstmal weiterlesen. Wie viele Seiten hat das denn? Ach, 300, 400, irgendwie so. Hast du ja, wenn du das durch hast, die Sache von dem Krimi, was da bis dahin passiert ist, schon wieder alles vergessen, musst du wieder von Nö, da ist ja sowieso nicht allzu viel passiert, ne? hast du auch wieder recht. Ja, wie immer. So, Raw vom 21. Was? Das ist falsch. Nein, das ist nicht falsch. 21.03.2011, Raw aus dem Consol Energy Center in Pittsburgh, Pennsylvania, wo wir jetzt wieder bei Kurt Angle wären. Meinst du, als sie den betrunken am Steuer gefunden haben, wollte der zu Raw fahren? Und sich das angucken? So, Justin Roberts eröffnet die Show und kündigt Jim Ross an. Der kommt dann raus. Allerdings nicht der echte Jim Ross, sondern Michael Cool verkleidet als Jim Ross und macht sich über den lustig, wirbt noch so ein bisschen für GS Barbecue Sauce und spielt eine Verletzung an dem Fußgelenk durch den Ankle-Lock ja vor ein paar Wochen. Und Michael Cole hat auch ein bisschen zugenommen, damit er das gut darstellen kann. Absolut. Einen sehr dicken Bauch. Am Kommentatorentisch reizt er dann noch ein bisschen Jerry Lawler und begibt sich danach in seinen Glaskasten, der, wie glaube ich auch schon letzte Woche, von zwei Securities bewacht wird. Die Coal Mine. Ja, der Glaspalast. Für mich ist es der Glaspalast. Die Coal Mine. Ja. Dann sollten sie die mal unterirdisch bauen, wie gesagt. So, dann kommt ein Triple H Promo. Triple H bezeichnet das Aufeinandertreffen gegen den Undertaker bei WrestleMania 27 als größtes Match seines Lebens. Die 18-jährige Siegesserie des Taker ist größer als jede Meisterschaft. Das finde ich übrigens auch sehr blöd, dass hier dadurch, dass gesagt wird, dass diese Siegesserie viel größer ist, so ein bisschen diese ganzen Titelgürtel voll runtergemacht werden. Also das fand ich schon gar nicht cool. Schlecht und das ist auch typisch für WWE im Moment. Ja, also letzte Woche gab es ja schon dieses Promo von Triple H, von wegen keine Herausforderungen mehr im Lockerroom. Da habe ich ja noch drüber hinweggeblickt und dachte, okay, das ist nicht so dramatisch. Du fandst das ja schon nicht so schön, aber diese Woche, das geht echt gar nicht. Triple H bat den Deadman darum, in der kommenden Woche bei Raw anwesend zu sein, damit er ihm in die Augen schauen und mitteilen kann, dass er bei WrestleMania verliert. Ich werde seine Siegesserie beenden, sagte ein sichtlich überzeugter Triple H. Bei WrestleMania wird es laut Hunter zum 18 zu 1 Resultat kommen. The Game beendete die Promo mit der Aussage: Undertaker, bei WrestleMania wirst du in Frieden ruhen. Also ob jetzt bin ich mal gespannt, ob tatsächlich nächste Woche am Montag noch ein Match von Triple H kommt. Weil das ist das, was der Dave Meltzer neulich gesagt hatte und das hatte ich dir ja auch gesagt. Das ist Also scheinbar ich sogar denke noch. mal, wenn man die beiden aufeinandertreffen lässt, also Triple H und Undertaker natürlich in einem Segment, dann wird Triple H kein Match mehr haben. Da gehe ich mal nicht von aus. Es könnte ja sein, dass irgendjemand anders reingerannt kommt und Triple H von hinten niederschlägt und dann der General Manager kurzfristig ein Match festlegt. Das glaube ich nicht. Höchstens vielleicht noch gegen Sheamus, wobei der ja. Ne, der ist ja jetzt Dingens-Champion, US-Champion. Ne, wahrscheinlich. US-Champion, der hat ja schon ein Match bei WrestleMania. Nee, da gehe ich mal nicht von aus, glaube ich nicht, dass sie das so. Also man muss auf jeden Fall jetzt bei Raw zusehen am Montag, dass man da ein richtig gutes Segment raushaut, damit der Aufbau auch zumindest relativ gut wird. Denn dieses Segment da fand ich recht schrecklich bei Raw. Ja, vom Ablauf halte ich das auch eher für unwahrscheinlich, dass noch ein Match kommt. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Dave Meltzer hat ja relativ gute Quellen, ne? Also die WrestleMania-Card, die er da schon vor einigen Wochen veröffentlicht hat, die ist ja wirklich vollständig so in Erfüllung gegangen. Das ist schon richtig. Man muss aber natürlich auch bedenken, dass die WWE gerne mal kurzzeitig Sachen verändert. Beziehungsweise Vince McMahon gerne mal kurzzeitig wieder Matchpaarungen verändert und so weiter und so fort. Was er bisher bei WrestleMania nicht gemacht hat. Nie. Ja. Ted DiBiase betritt die Halle und legt sich mit Triple H an. Hunter beförderte DiBiase aus dem Ring. Nur kurzzeitig konnte DiBiase dominieren. Danach wurde er von Hunter abgefertigt. Zuletzt wurde DiBiase von The Game via Pedigree durch den Kommentatorentisch befördert. Und diesmal brach der Kommentatorentisch auch nicht zu früh ein. Ja, ich dachte erst, was will der denn jetzt draußen? Naja, man versucht dann wohl jetzt Triple H aufzubauen, indem der jede Woche jemanden via Pedigree durch den Tisch haut. Wenn es denn sein muss. Nächste Woche auch nochmal macht. Ich glaube nicht. Wie gesagt. Es sei denn, dann würde es natürlich wieder gut mit einer Matchpaarung zusammenpassen, dass er dann vielleicht den Gegner einfach irgendwie ausziehen lässt, via Pedigree durch den Tisch und so. Man weiß ja nicht, man kann gespannt Man sein. könnte das natürlich nächste Woche auch so machen, dass Triple H erst irgend so ein Jobber-Match hat, den man fertig macht, und dann direkt nach dem Match die Konfrontation mit Undertaker. Ich glaube, das macht man nicht. Na, mal gucken. Ich glaube, das wird vom Ablauf nicht passen. So, erstes Match bei Raw. Sheamus besiegt Evanborn via Brokick. Und ich glaube, der Brokick, der war auch wieder sehr interessant ausgeführt. Ich kann mich aber nicht mehr genau daran erinnern. Ja, was ein bisschen ärgerlich war, dass Evanborn quasi in einer Minute abgefertigt worden ist. Also, ja, ganz so, also, na, es war schon ein bisschen länger. Da hat man erst groß sein Comeback irgendwie da angekündigt und im Prinzip, ich glaube, da hat auch gar kein Match bei WrestleMania, ne? War das jetzt sein Comeback? Nee. Ja, klar, er war ja lange verletzt und ist dann vor 3 Wochen, naja, als Überraschungsgast. Naja, vor 3 Wochen, aber jetzt das Match hier war nicht sein Comeback. Nee, das nicht. Ich meine, das davor, vor 3 Wochen. So, nach dem aber Match. Ja, okay, groß angekündigt und jetzt ist er nach 3 Wochen dann schon wieder zum Jobber verkommen. Naja, groß angekündigt war es nicht. Ich glaube, es wurde vorher kein einziges Mal gesagt. Er kam dann einfach. Ja, die Kommentatoren haben das damals, als er dann wieder nach der Verletzung, haben das sehr so hervorgehoben. Naja. Ja, aber man will es halt wichtig darstellen, ne? So, nach dem Match, Sheamus kündigte sich als unseren neuen Champion der Vereinigten Staaten von Amerika an. Daniel Bryan kam heraus, konfrontierte Sheamus und wollte seine Rematch-Klausel bei WrestleMania 27 einlösen. Der Celtic Warrior warf den Titel zu ihm, Bryan fing ihn auf und kassierte umgehend den Brokick. Ja, an sich natürlich schön, dass es das Match bei WrestleMania gibt, da das ja von der Paarung recht gut sein könnte. Wir haben das ja schon mal bei Raw gesehen, da war es ja auch schon nicht schlecht und mal davon abgesehen, finde ich es etwas schade, dass man hier keinen richtigen Aufbau hat, sondern einfach nur gesagt hat, okay, Rematch-Klausel bei WrestleMania, fertig. Ja, finde ich aber okay. Also solche Matches muss es bei WrestleMania auch geben. Das wäre für mich zum Beispiel übrigens ein Kandidat für einen Opener. Es sei denn, es gibt wieder so ein Gimmick-Match, weiß ich, diese Battle Royale, wo dann der Rest der Leute drin ist, die kommt ja meistens als Dark-Match, glaube ich. Ne? Ja, das ist Free for All. Genau, das ist dann nicht der offizielle Opener, von daher könnte man das als Opener ganz gut bringen. Ich glaube, die Battle Royale kann man dieses Jahr von, ich glaube, in den Vorjahren immer 20 Leute auf irgendwie 35 oder 40 erhöhen, weil so viele Leute dieses Jahr durch das Money in the Bank nicht dabei sind. Ja, Royal Rumble hat man ja auch 10 mehr reingepackt. Ja, eben. So, Randy Orton's Ankunft war zu sehen. Scott Stanford interviewte den Raw Superstar. Die Viper erzählte, wie komfortabel so ein Tourbus ist und dass dieser ihm ermöglicht, mit seiner Familie zu reisen. In seinem Bus sah er die Geburt von Nexus. Nun möchte er allen Nexus-Mitgliedern einen Punt-Kick verpassen. Wenn CM Punk glaubt, dass er krank und verrückt wäre, so hätte dieser keine Ahnung. Und du vergisst noch, seine Frau war ja auch mit dabei. Ja, das kam aber ja noch erst. Achso, das war jetzt noch gar nicht in dem Segment? Nee, das war nur dieses kurze Interview, als er da ausstieg. Ja, ist schon zu lange her. Ich habe das wirklich direkt am Dienstag dann geguckt. Ich kann mich ja, ich auch. Ich habe auch direkt Dienstag geguckt. Zweites Match. Eve besiegt Maryse via Neckbreaker. Michael Cole zeigte während des Matches keinerlei Respekt, nahm sich ein Mikro und forderte das Ende des Matches und ich habe mich gefreut. Denn es war stinklangweilig. Nächste Woche gibt es ein Intergender-Titel-Match zwischen Eve und Michael Cole und Michael Cole gewinnt den Frauentitel. Ja, das wird passt dann ja. Umbenannt in den Intergender-Titel und dann wird das Match zwischen Michael Cole und Jerry Lawler bei WrestleMania. Geht dann um den Intergender-Titel. Aber sicherlich. Es war auf jeden Fall stinklangweilig, dieses Frauenmatch. So, nach dem Match. Die verärgerte Eve wollte sich Michael Cole schnappen, doch die Security hindert die WWE-Diva bei ihrem Vorhaben. Aber sie hat ihm zumindest noch eine Backpfeife geben können. Ja, genau. Dann wurde sie rausgeführt. Drittes Match, ein Tag-Team-Match. The Core und Justin Gabriel. The Core, das heißt Justin Gabriel und Heath Slater, besiegten Santino Marella und Wladimir Kozlov via 450-Grad-Splash von Gabriel gegen Kozlov. Kurz zuvor wurde Wladimir von Barrett abgelenkt. Nach dem Match, die Core-Mitglieder prügelten auf Santino und Kozlov ein, bis Big Show und Kane zum Safe herauskamen. Beide fertigten die Core-Mitglieder ab. Jackson musste schlussendlich einen Double-Chokeslam von den beiden einstecken. Finde ich schön, dass man hier mal wieder versucht, zumindest noch mehr oder weniger ein Tag Team aufzubauen, zumal Big Show und Kane ja ganz gut zusammenpassen. Und das ist der Aufbau jetzt für das WrestleMania-Match. Genau. Du weißt, du müsstest jetzt nur kurz den Zuhörern erklären, welches WrestleMania-Match. Core gegen Big Show, Kane und weitere Mitglieder. Darunter Kofi Kingston und ich glaube Christian war es noch. Soweit ich das verstanden habe, angefangen habe, sollen jetzt auf der Core-Seite vier Leute sein und die vier Leute auf der anderen Seite sollen neben Big Show und Kane Koslov und Santino sein. Und deshalb war dieses Tag-Team-Match gedacht. Achso, ja, ich hatte ja auf der offiziellen Mania-Card die, beziehungsweise auf der inoffiziellen von Dave Meltzer waren ja noch Kofi Kingston und Christian mit da drauf, glaube ich. Josh Matthews interviewte John Cena, welcher via Satellit zugeschaltet wurde. Cena kündigte für die kommende Woche einen epischen Moment an. Er und The Rock werden sich Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Sollte Rock dann ein Problem mit ihm haben, zeigte er sich für eine entsprechende Klärung bereit. Danach sprach Cena noch über seinen WrestleMania-Gegner. Dieser beeindruckte ihn zuletzt. Trotz allem versprach Cena, dass er The Miz bei WrestleMania besiegen werde. Ja. Das war aber schön vorgelesen. Ja, das mache ich die ganze Zeit schon. Aber ich verlese mich auf jeden Fall nicht. Schon mal was wert. Da wollen wir mal sehen, ob du das noch durchhältst. Klar. In dem Ring. Also bei dem Segment wusste ich sofort, als er jetzt live, wo er Satellite stand, dass er in der Halle ist. Also das war irgendwie sehr eindeutig. Ja, ich muss sagen, es hat mir, ja, es kam dann ja später noch raus, hat mir, ich dachte vorher schon, als man via Satellite und dann kam da diese, dann war da diese Einrichtung dahinter mit diesen billigen Bildern und dem Sofa, was bei Backstage immer bei der WWE steht, dachte ich schon, ja, okay, da hat man sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben, das hätte ein bisschen mehr sein können. Als es dann später rauskam, dachte ich, okay, hat man gut gemacht, hätte man drauf kommen können, war auf jeden Fall guter Fingerzeig in diese Richtung. So, In-Ring-Promo. Michael Cole hatte das Lawler-Familienalbum bei sich und präsentierte daraus auf dem Titantron einige Bilder, welche er abwertend kommentierte. Zum Ende der Promo bezeichnete Cole die Lawler-Familie als einen Haufen Verlierer. Lawler hatte genug gehört und wollte Cole attackieren, allerdings hielt ihn Swagger davon mittels einer Attacke ab. Lawler gab nicht auf, Cole flüchtete und der King wurde via Clothesline von Swagger vor dem Ring niedergestreckt und nach einer erneuten Attacke von Swagger in den Ankle-Lock genommen. Swagger überließ Cole den Geschwächten. Sensationelle Clothesline. Also das war so eine Szene, wie Jerry Lawler da rumgerannt ist und die Clothesline kassiert hat. Das war genial. Ja, das war schon nicht verkehrt. Swagger überließ Cole den geschwächten Lawler. Cole nahm Lawler auch noch in den Enkellock. Also hier weiter ein sehr, sehr guter Aufbau. Das mit dem Familienalbum war okay. Hätte man sich vielleicht sparen können durch irgendwas anderes. Aber letztlich war das wieder ein sehr, sehr guter Aufbau. Also das Match wird vielleicht sogar mit am besten aufgebaut von den ganzen WrestleMania-Sachen. Ja, habe ich am Anfang schon gesagt. Meiner Meinung nach das am besten aufgebaute Match und das ist ein bisschen erschreckend, dass das bei so einem Match ist, wo eigentlich nicht viel rauskommen kann. Dann. Nee, da muss man dann halt drauf achten, hoffen, dass da durch Jack Swagger und andere Teile ein bisschen Spaß reinkommt. Also ich zweifle auf jeden Fall nicht daran, dass das Match unterhaltend wird. Ja, also unterhaltend denke ich auch, das kriegen sie auch hin. Ja. Aber es wird natürlich technisch kein hochklassiges Match werden. Nein, das auf jeden Fall nicht. So, inzwischen bestätigt WWE.com Sheamus vs. Daniel Bryan als United States Title Match für WrestleMania 27. Juhu. Ja, das wussten wir ja schon. Ja. Ja. Viertes also Match. Ein Vereinigungskampf zwischen US Title und IC Title. Nein. Das hätte ich mir noch ganz gut vorstellen können. Ja, also das weiß ich nicht. Muss nicht unbedingt. Es sei denn, man möchte den Titel wieder sehr stark aufwerten. Was natürlich auch nicht verkehrt wäre, aber naja. Naja. Dolph Ziggler mit Vicky Guerrero, Laykul und Michelle McCool. Ja, ja. Dolph Ziggler mit Vicky Guerrero und Laykul am Ring trifft auf John Morrison mit Trish Stratus am Ring und das Match endet im No Contest, nachdem der anonyme GM von Raw sich meldete und das Match in ein Intergender Handicap Match endete. So dass jetzt heißt. Dolph Ziggler, Vicky Guerrero und Laykul besiegten John Morrison und Trish Stratus via Zigzag von Ziggler gegen Morrison. Vicky Guerrero führte den Pin aus. Ja. War ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Fand ich trotz den vielen Damen jetzt nicht störend. War ganz nett als Aufbau. Ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, aber dass Vicky am Ende den Pin gebracht hat, das war natürlich ganz gut. Ja, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich kann mich an dieses Match recht gut noch erinnern. Es ist ein bisschen seltsam. Ja. Ein neues, unterstrichen neues Video zu Sin Cara wurde eingespielt. Das wurde auch nochmal bei SmackDown gezeigt. Das ist ja jetzt wieder so ein bisschen verändert worden und so. Das gefällt mir jetzt in der neuen Version sehr gut. Sin Cara bin ich sowieso sehr gespannt drauf. Ich auch. Vor allem, wie man den auch präsentiert und wie der dann im Ring wirklich ist. So, dann gibt es ein weiteres Video zum Triple H gegen Undertaker Match. Und dann kommt ein als Main Event ein angebliches WrestleMania Rewind Match, was es so in der Form aber ja nie gegeben hat. Rey Mysterio gegen Randy Orton, angeblich von WrestleMania 22, aber da stand ja noch Kurt Angle mit drin. Das war ja da, als Rey Mysterio den Titel gewonnen hat. Relativ kurze, aber sehr gute Match. Genau. Rey Mysterio besiegt hier Randy Orton via Countout, nachdem CM Punk auf dem Titantron zu sehen war. Er stand bei dem Tourbus und konnte War nicht. irgendwo das Segment mit der Frau von Randy Orton da Ja, lass eigentlich mich doch gewusst? vorlesen. So, Rey Mysterio besiegt Randy Orton via Countout, nachdem CM Punk auf dem Titantron zu sehen war. Er stand bei dem Tourbus und konnte nicht abwarten, Ortons Frau anzutreffen. Orton lief unverzüglich zum Parkplatz und wurde dort hinterrücks von Punk mit einem Schraubenschlüssel niedergestreckt. Ortons Frau schrie, während Punk ihr die Anweisung gab, den Mund zu halten. Punk erklärte, dass die Stimmen in seinem Kopf mitteilten, dass es besser gewesen wäre, wenn Orton nicht den Nexus-Mitgliedern einen Punt-Kick verpasst hätte und damit die Viper es nicht bei WrestleMania wiederholt, führte Punk einen Kick gegen Ortons Kopf aus. Danach übermittelte Punk Ortons Frau noch ein Kusszeichen mit der Hand und verschwand. Ortons Frau bat verzweifelt um Hilfe. Ich finde das schon sehr erstaunlich, dass ein Randy Orton einen eigenen Tourbus hat. Also wenn jeder Star, der so in der Größe von Randy Orton ist, einen eigenen Tourbus hätte, dann wäre der Parkplatz wirklich sehr voll. Und dass er dann auch noch die ganzen Abend lang die Frau drin sitzt, finde ich auch sehr interessant. Das war ja nicht seine echte Frau. Nee? Nee, das war jetzt die schon, das ist ganz interessant, das war jetzt nach WWE-Logik schon die dritte Frau für ihn, die sie eingesetzt haben. Einmal bei einer Sendung war seine echte Frau dabei, einmal hatten sie eine Schauspielerin und das war jetzt wieder eine andere Schauspielerin. Und also, die halten halt die Fans für dämlich, ne? Das ist schon ein bisschen albern. Und Das ist dann stellt komisch. sich jetzt die wichtige Frage, die wirst du sicherlich gleich beantworten. Warum war die Frau von Randy Orton, während er gekämpft hat, nicht in der Halle, sondern im Tourbus? Hat sie in Wirklichkeit eine andere Fernsehsendung geguckt, weil sie sich nicht für Wrestling interessiert? Und wenn ja, welche? Ja, das fand ich auch sehr interessant, dass die Frau den ganzen Abend in dem Tourbus verbringt, mal davon abgesehen, dass Randy Orton einen eigenen Tourbus hat. Ja, ich weiß auch nicht, was sie da gemacht hat. Man weiß es nicht so genau. Der Tourbus war übrigens der echte Tourbus von Randy Orton. Deshalb üblicherweise, wenn sie so einen Tourbus am Anfang zeigen, dann kommt ja so eine Szene, wo irgendjemand den dann zerstört und da zertrümmert und die Scheiben einschlägt und so. Und da soll er wohl gesagt haben, nee, das macht ihr hier mit meinem Tourbus nicht. Hat Randy Orton wahrhaftig einen eigenen Tourbus? Das war sein Tourbus. Hat das jede WWE-Kurs einen eigenen Tourbus? Undertaker, Triple H, die werden wohl alle haben. Naja, auch nicht verkehrt, ne? Ich werde jetzt gerade mal eine kleine Unterbrechung machen, denn ich werde jetzt mal einen Oreo-Keks mit Schokodingens, Schokofüllungen da in der Mitte probieren. Ob die denn auch schmecken? Und schmeckt er? Ja, schmeckt gut. Ist lecker. Der sogenannte Autoreifenkeks. Ja. Ich habe hier jetzt noch eine ganze Packung liegen, also. Also auch noch die mit Milch dazwischen. Die kannst du alle essen. So. Dann wollen wir doch mal weitermachen. Machen In wir weiter. Ring-Promo. Alex Riley erzählte, dass er bei WWE als Vice President of Corporate Communication verpflichtet wurde. Also auch jemand, der gefeuert wurde und 3 Wochen später wieder da ist. Schrecklich, schrecklich. Ja, wir dachten ja schon, WWE würde das jetzt mal durchbringen. Aber ich glaube, ich gehe auch mal zu WWE. Also da kann man ja, theoretisch kann man da gar nicht gefeuert werden, ne? Dann wird ja mal wieder eingestellt. Außer kurz nach WrestleMania. Da wird es wieder einige echte Kündigungen geben. Ja, vor allem da Superstars jetzt ja auch in. Ja, ich glaube, es gibt nach WrestleMania gibt es noch eine Sendung und dann wird Superstars vorbei sein. Wird Superstars ganz eingestellt oder wird es dann fürs Internet produziert und für Europa? Superstars wird komplett ganz eingestellt. Oh, das sieht nicht gut aus für. Da denke ich mal, dass ganz oben auf der Entlassungsliste wird dann Primo stehen. Wer ist denn Chris da sonst? Masters, JTG. Ja, zum Beispiel. Ja, es gibt ja so viele Leute, die nur bei Superstars angetreten sind. Chris Masters ist jetzt eigentlich so der überhaupt so der Antreter bei Superstars und Primo auch. Ja, Artus könnte da auch hin absteigen, wenn es weiter so Ja, geht. wahrhaftig. Also seit er sich diesen Versprecher geleistet hat, ist er stark abgestiegen. So, dann sehen wir jetzt Alex Riley im Ring. Danach kündigte er The Miz an. In einer längeren Promo sprach der WWE-Champion über The Rock und John Cena. Miz sagte außerdem, dass er mehr Charisma als Shawn Michaels, eine eindrucksvollere Ausstrahlung als Andre the Giant und über eine viel höhere Intelligenz als The Rock und John Cena verfügt. Miz bekräftigte, der größte WWE-Champion der Geschichte zu sein. Siehst du das auch so? Absolut. Im weiteren Verlauf drehte er das WWE-Logo am Mikro um und so wurde aus dem W ein M, welches für Miz steht. Dann war es soweit, nun sollte Mystery geschrieben werden. The Miz präsentierte den neuen WWE-Titel mit dem umgedrehten WWE-Logo. Miz hielt den Titel mit dem M in die Luft und hypte sich. Nach seiner Catchphrase meldete sich Cena erneut via Satellit zu Wort. Dabei stellte sich aber heraus, dass Cena direkt vor Ort war. Cena betrat die Halle und legte sich mit Miz und Riley an. Innerhalb der Schlägerei konnte sich Cena durchsetzen. The Miz flüchtete und Alex Riley wurde von Cena in den STF genommen. Miz kam in die Halle zurück und musste ansehen, wie Cena den STF mehrfach an Riley ansetzte. Mehrere Referees griffen ein, bis Cena den Griff löste und sich von den Fans feiern ließ, bis Raw off Air ging. Furchtbares Segment. Es ging, also ich fand das mit dem Titel fand ich sehr schön. Ich fand es schrecklich, dass Alex Riley da war. Ich fand's gut mit dem Satellit John Cena dann Loch in der Halle und so. Also außer Alex Riley fand ich das alles recht okay. Ich fand das Das mit dem mit dem Titelgürtel fand ich ganz witzig. umgedrehten W, das fand ich ein bisschen billig. Ja, das fand ich ganz okay. Ich fand's billig. Ich fand's cool. Ich fand's billig. Tja, da kann ich auch nichts dafür. Schauen wir mal, was Ja, wie fandst du Und Raw? ansonsten insgesamt, wie fandst du denn die Raw-Sendung? Ja, ich habe zuerst gefragt, wie fandst du Raw? Ich fand's eher eine schwächere Sendung. Ja, Also, ich fand, mit Mark es Bohn und war. Jerry Lawler fand ich ganz gut, aber ansonsten war jetzt nichts wirklich besonders Aufsehenerregendes dabei. Also mal abgesehen davon, dass Alex Riley da war und vor allem wegen dem schrecklichen vor allem das schreckliche Triple H Promo am Anfang. Mal davon abgesehen, fand ich Raw wieder sehr, sehr gut. Eine weitere sehr gute Ausgabe und die vorletzte Ausgabe auf der Road to WrestleMania. Und ich freue mich schon tierisch auf WrestleMania. Also ich hoffe, dass die nächste In 9 Tagen. Raw-Sendung, was ja dann die letzte vor WrestleMania ist, dass die besser wird. Die wird besser, denn da werden wir dann ja endlich mal wieder Triple H und Undertaker in einem Ring haben und The Rock und John Cena und so weiter und so fort. Na, hoffen wir. Joa. Weil also, wie gesagt, diese Aufgabe hat mich nicht überzeugt. Mich schon. Es ging. Also es war nicht so gut wie die davor, aber es war gut. War so gut wie kein gutes Match dabei. Also in der Woche davor hatten wir ja zum Das Beispiel muss ich das schöne sagen. Bryan Danielson-Match. Das ist etwas, muss ich sagen, was mich so gar nicht stört, denn ich finde diese Raw-Sendungen, die sind ja zum Aufbau für Matches bei WrestleMania da. Ob da jetzt ein gutes Match ist oder nicht, das interessiert mich eigentlich eher weniger. Ja, ich gucke ja Wrestling mehr wegen der Wrestling-Matches. Ja, ich weiß. Aber ich finde, ich habe das ganz gerne, dass bei solchen TV-Shows wirklich nur, ja nicht nur, aber vor allem halt Wrestling-Matches für den Pay-Per-View gut aufgebaut werden und die Matches da dann gut sind. Da brauche ich nicht großartig anderes. Nicht die größte Enttäuschung bei dieser Sendung, dass Snooki nicht dabei war. Deshalb hast du dir ja als Ersatz dann auch Jersey Shore angeguckt. Weil wir wissen ja seit der letzten Sendung letzte Woche, dass du da besonders gerne hinguckst. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Smackdown vom ja, Ausstrahlung war 25.3. Aufnahme im Nationwide in der Nationwide Arena in Columbus, Ohio am 22.3. Ausstrahlung aber wie gesagt am 25.3. Leider nicht gesehen, aber ich kenne aber ungefähr die Ergebnisse, da musst du mir dann mal Bescheid sagen. Also den Titelwechsel weiß ich. Nicht alles vorwegnehmen hier. So, SmackDown startete mit einem Backstage-Segment. Teddy Long teilte mit, dass wenn Edge und Alberto Rio zuvor aneinander geraten sollten, wenn sich beide nicht mehr bei WrestleMania 27 in einem Match gegenüberstehen dürfen, sind sogar von WrestleMania gebannt dann. Christian gab Edge daher den Hinweis, besser nicht während seines Matches herauszukommen. Denn Christian trifft ja heute auf Alberto Del Rio. Schon wieder? Ja, irgendwie wurde das wohl mal angekündigt. Ich weiß auch nicht. Wurde wahrscheinlich letzte Woche gesagt. Nochmal Steel Cage oder was für ein Match diesmal? Singles Match. Das ist ja auch komisch, von einem Steel Cage zum Singles. Singles, das ist ja eigentlich sonst immer umgekehrt. Tja, kann man nichts machen. Seltsam. WrestleMania Rewind Match gab es diesmal auch bei SmackDown und diesmal war es auch wirklich ein Match, was es so bei WrestleMania schon mal gab. Und zwar letztes Jahr. Rey Mysterio und CM Punk. Und Rey Mysterio besiegt es. Wieder Rey Mysterio. War Rey Mysterio der Einzige, der bei WrestleMania gekämpft hat bisher? Ja, so ziemlich. Es gibt also noch so zwei, drei andere Leute, aber größtenteils schon Rey Mysterio. Das ist ja komisch, dass wir die ganzen Rewind-Matches alle mit, oder die Ja, die beiden, die ganzen, bisher es waren, waren alle zwei. mit Ministerium dran sind. Ja, aber Rey Mysterio gegen CM Punk, das gab es bei WrestleMania 26, ja. Und das war ja noch als die Straight Edge Society mit Serena und Luke Gallows. Gibt es eigentlich Luke Gallows und noch? Und was ist eigentlich mit Serena? Glaube, Serena kämpft mittlerweile unter einem anderen Namen in Independent Ligen, unter anderem auch bei Ring of Honor. Luke Gallows weiß ich nicht. Ja, der wird dann wahrscheinlich entlassen nach WrestleMania. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch schon wieder in Entwicklungsligen. Ja, ich weiß nicht genau. Vielleicht ist er, ja, ich glaube, der war mal in dieser Entlassungswelle auch mit dabei. Ist Primo nicht auch schon mal entlassen worden, sag mal. Ich meine eigentlich, dass er auch schon mal entlassen wurde. Ist aber auch egal. Ich mache jetzt Internet nicht an, denn dann gibt es vielleicht wieder den neuen Piepton, wenn er nicht sowieso schon da ist. Man weiß es nicht so genau. Rey Mysterio besiegte CM Punk durch Disqualification, nachdem Cody Rhodes in das Match eingriff und Rey attackierte. Und ich muss sagen, das Match war, also das Rest, als es das Match letztes Jahr bei WrestleMania gab, war das ja sehr, sehr kurz. So 6 Minuten. Die 6 Minuten waren sehr gut, aber natürlich war das viel zu kurz. Ja, dieses Match ging auch so War um die 6 Fehde, Minuten. dabei war die Fehde davor sehr, sehr gut zwischen den beiden. Genau, da gab es auch sehr gute Matches und die Chemie zwischen den beiden stimmte. Das hat man auch in diesem Match gemerkt, das ging auch so rund 6 Minuten. Und diese 6 Minuten, muss ich sagen, die haben mich verdammt gut unterhalten. Ich fand das sehr, sehr gut, schön anzugucken. Das war vielleicht das Match der Woche. Ja, und griff halt Cody Rhodes in das Match ein und hat Rey noch so ein bisschen attackiert, auch mit der Maske. Das war, ja, natürlich logisch für WrestleMania-Aufbau etc. Und auch sehr gut, wie Cody Rhodes dann wieder verstört und mit einer Hand immer wieder vor der Maske die Arena wieder verlassen hat. Tolles Gimmick. Bei dem Match zwischen Rey Mysterio und Cody Rhodes weiß ich noch gar nicht so genau, wie ich da bei WrestleMania tippen werde. Ja, Normalerweise würde Tippspiel man ist ja nächste sagen, Woche, ja ne? klar, Rey Mysterio gewinnt, aber ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Ja, tippen machen wir ja nächste Woche. Nächste Woche schon. Ich freue mich schon. So, Backstage. Haben wir nächste Woche überhaupt eine Sendung? Ja, klar, machen wir das. Also vor WrestleMania müssen wir eine Sendung machen. Eigentlich am Sonntag jetzt Lockdown oder wann ist Lockdown? Lockdown interessiert mich nicht allzu sehr. Ja, wir haben doch gesagt, Lockdown und Bound for Glory sind die beiden einzigen Pay-per-Views von TNA, die wir auch tippen werden. Ich tippe jetzt, ich weiß nicht, nee, heute lockt, nee, das kann nicht. Nee, das geht auch gar nicht, denn ich habe jetzt den Flugmodus an. Das hätte ich ja vorbereiten müssen, also können wir das heute leider nicht tippen. Ich glaube, Lockdown ist auch, der letzte Pay-per-View ist ja erst eine Woche oder zwei her. Lockdown müsste eigentlich nach WrestleMania sein. Backstage, Edge teilte Christian mit, dennoch während seines Matches anwesend zu sein. Oh Gott, oh Gott. Bitte, was? Edge teilte Christian mit, dennoch während seines Matches anwesend zu sein. Edge besiegt Drew McIntyre via Aufgabe und bekommt danach noch den Spear. Verpasst. War auch ein nettes Match. Aber welchen Aufgabegriff hat er denn gezeigt? Den Sharpshooter, diesen Art Sharpshooter, wo er sich aber nicht so ganz dreht. Es war ja so, bei SmackDown hatte er ja ganze Zeit diesen am rechten Arm von dem Concerto letztes Mal bei, glaube ich, Raw am Ende von Brodus Clay und so weiter, von Del Rio, hatte er noch hier so ein Binde um den Arm und ja, konnte den halt nicht so viel einsetzen, wobei die Verletzung einen Ticken besser hätte spielen können, aber auf jeden Fall hat man da so weit relativ drauf geachtet. Ja, so ein bisschen in die Richtung Sharpshooter gegen Armbar gehen soll. So ein bisschen in Submission Match. Das kann ich mir gut vorstellen, denn der Move, der wurde ja jetzt in den letzten Wochen des Öfteren gezeigt und es ist ja auch nicht ein reiner Sharpshooter. Es sieht ganz interessant aus. Divas Tag Team Match. Juhu. Laequil besiegen Kelly Kelly und Rosamendes via Reverse Neckbreaker. Nach dem Match, Laequil waren davon überzeugt, dass ihre WrestleMania-Gegner keine Herausforderung wären. Das Beste an diesem ganzen Segment war mal wieder Laequil. Intercontinental Wieder Championship nicht Match. dabei? Was? Snooki war schon wieder nicht dabei? Nee, leider nicht. Das ist ja eine enttäuschende Sendung für dich. Ja, absolut. Viertes Match, ein Intercontinental Championship Match, wie ich nach dem Matchergebnis rausgefunden habe. Ich habe das irgendwie, als das Match anfing, total verpennt, dass das ja ein Titelmatch ist. Auf jeden Fall gab es da dann eine wirklich fantastische Endsequenz. Ja, also die war echt super. Es war Erklär mal. eigentlich nur ein Konter. Kofi Kingston hatte diesen Trouble in Paradise Kick, wo er sich dann erst so ein bisschen in die Luft schmeißt und dann so diesen Kick mit dem Fuß da nachsetzt, ne? Und das wollte er bei Ray Barrett halt machen. Ray Barrett hat sich so leicht gebückt, sodass Kofi Kingston von diesem Trouble in Paradise Kick direkt auf die Schultern von Wade Barrett gelandet ist. Das ist schwer zu beschreiben, aber das sah fantastisch aus. Und dann kam dieser Slam, dieses Wasteland, oder wie? Genau, dann kam Wasteland und das war dann das Cover. Und wie ich danach, nachdem Kingston dann noch einen 450-Grad-Splash von Justin Gabriel verpasst bekommen habe, auch gemerkt habe, war das ja auch ein Titelmatch und damit ist neuer Intercontinental Champion Wade Barrett. Soll es dann bei WrestleMania ein Rematch geben, oder wie ist das gedacht? Da habe ich noch nichts von gehört. Ich fand auf jeden Fall, also diese Endszene, die muss man sich eigentlich unbedingt mal angucken. Die war fantastisch gemacht. Auch so von dem Timing her. Kofi Kingston perfekt auf den Schultern gelandet und so. Super. Super. So, Backstage. Und auch das Match war nicht schlecht. Teddy Long. Dann ging das Match dann. 10 Minuten oder so. War von der Länge in Ordnung. War gut. Teddy Long teilte Alberto Rio das gleiche mit. Derjenige, der den anderen körperlich konfrontiert, wird vom WrestleMania-Titelmatch ausgeschlossen. Del Rio lächelte und zwinkerte Long daraufhin an. Und man kann sich schon fast denken, was kommt. So, der Undertaker kam heraus, beziehungsweise kam da zum Entrance-Set. Nur auf die Rampe habe ich auch noch nicht oft gesehen. Auf jeden Fall kam er wieder zu Ain't No Grave raus. Das war schon mal sehr positiv. Ich habe das jetzt. Jedes Mal, wenn Undertaker rauskommt, dann kommen ja immer erst diese Glockenschläge und ich denke jedes Mal, hoffentlich kommt jetzt Ain't No Grave, hoffentlich kommt es jetzt. Wer singt Ain't No Grave? Johnny Cash. Jawohl. Ich bin nicht blöd. So viel, nee, das war jetzt mehr für die Zuhörer als Bildungsmaßnahme. Ach so. Sehr gutes Album auch, Ain't No Grave. Absolut Kaufempfehlung. Ja, das ist, glaube ich, sogar das allerletzte, was von Johnny Cash bisher rausgekommen ist. Genau. Ausnahme dieses Bootleg-Albums, was jetzt, wo jetzt der zweite Teil noch rausgekommen ist. So, der Undertaker kam heraus und kündigte an, dass er und Triple H sich am Montag bei Raw gegenüberstehen werden. Der Deadman versicherte, dass Triple H die Nummer 19 bei WrestleMania wird. 19 Matches gibt es jetzt dieses Jahr bei WrestleMania? So also ungefähr. Das ist ja eine Menge. Minus 10, dann passt das. Fünftes Match. Jack Swagger besiegte R-Truth via Aufgabe im Ankle-Lock. Nach dem Match, Jack Swagger und Michael Cole lassen sich feiern und Michael Cole feuert Jack Swagger und den Ankle-Lock nochmal via Mikro an. Ja, da ist ja Artus auch mal wieder aufgetaucht. Also Michael Cole geht momentan auf jeden Fall immer sehr ab. Also wenn der ein Mikro in die Hand bekommt, also in der Heel-Rolle ist der wirklich sehr, sehr gut. Wie war denn eigentlich bei dieser SmackDown Booker T als Kommentator? Also furchtbar wie immer oder irgendein Unterschied? Ja, das habe ich mich dann nach der SmackDown auch gefragt. Der ist dieses Mal nicht wirklich aufgefallen. Ich dachte dann danach, hat er denn eigentlich überhaupt irgendwas gesagt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Wenn er nicht auffällt, ist das ja fast positiv. Ich kann mich an keinen einzigen Satz von ihm erinnern. Ich kann mich an keinen Satz von Josh Matthews erinnern, außer dass er bei der als ja doch an einen, als sie aus der Werbung wieder waren, kam und ja, da wollte er halt so herunterspulen, hier, wir sind bei SmackDown und so weiter. Und dann kam Jack Swagger und Michael Cole hat Josh Matthews unterbrochen. Ansonsten kann ich mich an gar keinen Kommentar erinnern, außer halt Michael Cole immer. Ja, das ist ja mal. Bei Booker T ist das positiv. Bei Josh Matthews bin ich gerade am Nachdenken. Das ist eigentlich nicht so gut. Nee. Wobei ich muss sagen, Josh Matthews finde ich sehr gut. Ich habe ja auch jetzt hier Dingens hier Ringside gehört. Und Herr Bruns hatte da auch eine Vorstellung, wie er denn gerne die Kommentatoren bei WrestleMania hätte. Er hätte gerne am Kommentatorenpult bei WrestleMania. Hier, wie war's? Dingens. Das habe ich schon wieder vergessen. Hier, Jim Ross, JBL und Josh Matthews. JR und JBL auch ausreichen. Nee, Josh Matthews muss sein. Ich finde, zwei reichen, drei ist fast ein bisschen zu Nee, viel. also ich finde, bei WrestleMania ist drei sehr gut. Nein, ich weiß ja nicht. Vor allem für Josh Matthews muss das eigentlich sein, damit er nicht auch noch wie Todd Grisham dann irgendwann vom Fenster weg ist, denn den finde ich eigentlich immer sehr gut, muss ich sagen. Also bei The Rock gegen Booker T, da waren ja JR und Paul Heyman, das waren auch nur zwei. Und das war sehr gut. Ja, trotzdem finde ich, bei WrestleMania kann man gerne drei bringen und vor allem ist es für Josh Matthews sehr wichtig. Ich könnte allerdings auch Josh Matthews und JR mir vorstellen, das würde auch schon reichen. JBL halte ich für sehr unwahrscheinlich. Nee, du brauchst einen Color-Kommentator. Du kannst nicht zwei Das Play-by-Play stimmt. nur haben, das geht nicht. Sind die beide Play-by-Play? Die sind beide Play-by-Play. Okay. Und JBL nicht, ne? Okay, machen wir weiter. Der Main Event. Christian besiegt Alberto Rio via Killswitch. Überraschend. Ja, denn da gab es diverse Ablenkungen und so weiter, denn außerhalb des Ringes kann Edge Brodus Clay spieren und ihm einige Stuhlschläge verpassen. Und da ist halt dann Alberto Del Rio, der glaube ich gerade den Armbar oder irgendwas ansetzen wollte, ein bisschen abgelenkt und dann kann Christian ihn besiegen via Killswitch. Ich denke, das ist jetzt, ich hatte ja vor ein paar Wochen. Wirklich so aus, als wenn Christian als Gegner nach WrestleMania für Alberto Del Rio aufgebaut Ja, wird. ich hatte ja vor, ich glaube, letzte Woche war es noch gesagt, dass Alberto Rio so stark dargestellt, eigentlich müsste der jetzt von der Logik, wie das immer aufgebaut wird, müsste der dann ja eigentlich verlieren bei WrestleMania. Aber ich denke, das war dann das nötige, nicht so stark aussehen, damit er dann bei WrestleMania gewinnen kann und niemand zu schwach aussieht und Christian wird dann halt der nächste Gegner. Nach dem Match. Ja, mir auch. Da freue ich mich auch mehr drauf. Und es soll auch, also Miss John Cena soll dann so das drittletzte Match sein. Dann kommt Christian nicht. Edge Alberto Rio und dann halt der Main Event. Undertaker Triple H und dazwischen soll es dann noch irgendwie so ein Pause-Match geben. Da kommt dann, denke ich mal, das Steven-Match. Mit Snooki. Viel mehr Pausenmatch ist da ja nicht, ne? Nee. War nicht nur das Steven-Match und gibt es sonst noch irgendwie einen Lückenfüller? Eigentlich nicht. Nach dem Match. Edge wollte, ja, wobei das Steven-Match in der Hinsicht auch kein Lückenfüller ist, als dass ja John Morrison und Dolph Ja, Ziggler dabei sind und die ja auch ein recht für dich gutes ist Matchup natürlich liefern können. wichtig, weil Snooki ja dabei ist. Ach. Nein, aber es sind ja John Morrison und Dolph Ziggler dabei und die könnten ja Ja. theoretisch, wenn die Diven nicht zu viel im Ring sind, ein sehr, sehr gutes Matchup liefern. Davon her wäre es vor dem Main Event vielleicht doch nicht so gut als kleine Pause für zwischendurch. Ja, das hätte ich ja an deiner Stelle auch so gemacht. Nach dem Match. Edge wollte Del Rio einen Stuhlschlag verpassen, allerdings konnte Christian ihn davon noch in letzter Sekunde abhalten und Christian nahm den Stuhl, setzte diesen Alberto gegen Alberto Rio ein und setzte dann alles dafür ein, Edge möglichst schnell vom Ring zu entfernen, damit er da nicht doch noch auf Del Rio losgeht. Denn dann wird das Match bei WrestleMania ja abgeblasen. Das wäre ja jetzt blöd für die Card von WrestleMania. Ja, das wäre sehr blöd. Das ist irgendwie nicht so richtig realistisch als Stipulation. Nee. So, SmackDown, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Sendung, die ließ sich sehr schnell gucken, die war sehr schnell vorbei. Also, wenn etwas schnell vorbei ist, heißt das natürlich immer war gut unterhaltsam und so weiter. Und die Matches, was du so erzählt hast, klangen auch sehr gut. Also, ich Ja, hat glaube, ich mich. hätte besser SmackDown gucken sollen als Raw. Hat mich sehr gut unterhalten. Also, ja. SmackDown, Daumen nach oben. Sehr gute Unterhaltung und ich weiß ja nicht, ich weiß halt nicht so ganz genau, ob jetzt vor WrestleMania noch ein SmackDown kommt oder nur halt so ein bisschen oder man weiß halt nicht. Oder halt nur Infomaterial. Wenn es auf jeden Fall die letzte war, also das am Ende, wo Edge so ganz verrückt drauf war, auf der Rio loszugehen, aber das eigentlich nicht durfte und Christian ihn da all zurückhielt, das war auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Auch wenn das jetzt die letzte SmackDown vor WrestleMania war, war das schon mal so als letztliches finale Aufbau dafür sehr gut und das kann man dann bei SmackDown in der nächsten Woche auch gerne nochmal im Rückblick zeigen. Naja, bei SmackDown, das Main Event Match hat man die letzten Wochen sowieso schon relativ gut aufgebaut. Deshalb konnte man da jetzt auch nicht mehr viel verkehrt machen. Nee, und es war auch wirklich nicht verkehrt, es war sehr, sehr gut. So, dann habe ich jetzt noch eine weitere kleine Ankündigung, die ich bei unserem News-Segment vergessen hatte. Und zwar für alle, jetzt habe ich das Wort vergessen. Oh Gott, mein Deutsch. Für alle Wrestling-Fans. Nee, für alle Besitzer eines iPads. Für alle Besitzer eines iPads, iPad 1 oder iPad 2? Das ist egal. Weil heute, nee, gestern ist ja das iPad 2 in Deutschland in den Handel gekommen. Ja, das iPad 2. Da ist es. Wobei ich muss sagen, mir gefällt dieses Silber nicht so schön. Aber es ist dünner. Ja, aber wohl nur ein bisschen leichter, nicht so sehr leichter. Und es hat zwei Kameras. Eine außen, eine vorne. Ja, die sind vielleicht nicht so verkehrt. Aber. Dann werde ich mir mal eins kaufen und dann können wir ja nächste Woche unser Podcast als Videopodcast machen. Ja, das können wir gerne machen. Dann können wir ja über Skype aufnehmen. Das hatte ich ja sowieso schon geplant. Aber dann müsste ich mich vorher kennen, das geht nicht. Nee, das geht wirklich nicht. Nee, auf jeden Fall für alle iPad-Besitzer, ob 1 oder 2 Du müsstest ist. vorher noch zum Friseur. Nee, das geht auch nicht, also können wir das leider nicht machen. Na, So, schade. für alle Besitzer eines iPads, ob 1 oder 2, es gibt eine sehr schöne Darstellung von allen WordPress-Blogs jetzt, ganz neu, nur auf dem iPad. Dazu zählt natürlich auch der Wrestling-Blog, den wir hier veranstalten und hosten und whatever. Also am besten mal via iPad auf Wrestling-Blog mit einstelli.wordpress.com gehen. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Darstellung. Es ist fantastisch. Es ist wie so eine kleine App. Also es ist super. Als ich es vorhin gesehen habe, dass es so ist, ist es Wahnsinn. Es sieht richtig schön Wie aus. schreibt man das genau? Wrestling mit I statt 1 Punkt? Wrestlingblog.wordpress.com, das Wrestling mit ein statt I. Mit I statt 1. Wenn man diesen Podcast jetzt hört, dann ist in der Video da ist ach ist in der Audiodatei überall Hinweise darauf. Also die Adresse ist überall angegeben. Ja, teilweise wird sie sogar in der Audiosendung erzählt, die Adresse. Ja, Wahnsinn, ne? Also Wrestling mit I statt 1. So, das war Raw und SmackDown, die vorletzten Ausgaben oder whatever, man weiß es nicht so genau, vor WrestleMania. WrestleMania. Hast du denn eigentlich, bei den News haben wir gar nicht drüber gesprochen, hast du denn eigentlich letzte Woche den Kampf von Wladimir, was glaube ich, Wladimir Klitschko gesehen? Nein, als bekennender Nicht-Box-Fan natürlich nicht. War schon nach einer Runde vorbei, da hat sich das Einschalten des Fernsehers kaum gelohnt. Und das Interessante war, es gibt so ein bisschen fast eine Wrestling-Storyline. Der Klitschko, der hat ja als Manager den Bernd Bönte, der früher auch Journalist war, der auch, glaube ich, sogar die Biografie von dem Rocky Graziano geschrieben hat. Und der andere Boxer ist ein Kubaner und der hat einen türkischstämmigen, der früher in Deutschland gewohnt hat, der jetzt, glaube ich, in den USA wohnt, namens Öner als Manager. Der in der ersten Runde ist Folgendes passiert. Der Klitschko hat den anderen, ich komme nicht mehr auf den Namen, da hat den Kubaner, hat ihn nur ganz leicht getroffen. Der ist aber davon nicht umgekippt. Der ist dann aber, als er sozusagen einen Schritt nach vorne gemacht hat, hat er irgendwie den Schritt falsch gemacht und hat sich das Knie so verdreht, dass er dann davon im Prinzip weggekippt ist und tatsächlich im Knie wohl einen Bänderriss gehabt hat, also mehrere Monate rausfällt. Und dadurch war der Kampf dann zu Ende, also im Prinzip durch Verletzung. Aber der Bönte als Manager von Klitschko, der hat immer gesagt, nee, das wäre ja ein Niederschlag gewesen, weil der Klitschko hatte ihn vorher an der Schläfe getroffen. Da war aber, wenn man richtig geguckt hat, war es wirklich kein Niederschlag, das war also Verletzung. Und dieser andere Manager, der Öner, der hat wohl gesagt, da war keine Schlagwirkung und er wäre selber noch ganz entsetzt und hat sehr nichts. Und dann soll dieser Öner auf der Pressekonferenz dem Bernd Bönte sogar mit dem Tod gedroht haben. Weil der Bönte hat weiter auf der Pressekonferenz erzählt, das wäre ein Niederschlag gewesen und dann soll der Öner irgendwann mal wütend gerufen haben, ich bring dich um, Bernd. Und das war ein Riesenskandal. Da stand sogar relativ weit oben auf Spiegel Online dann ein Artikel. Und da dachte ich noch, ja, so muss man Feindschaften vernünftig inszenieren. So muss das im Wrestling auch laufen. Ja, schön wär's. Ich bin ja sowieso dagegen, gegen PG, also gegen Kinderfreundlichkeit und so ein Mist. Und ich habe ja auch die Hoffnung, ich habe auch noch die Hoffnung, dass es im WrestleMania Main Event Triple H Undertaker, was ja ein No-Holds-Barred-Match, zu geplantem Blut kommt. Ich habe die Hoffnung. Ich habe hohe Hoffnung. Ob es in der Stadt Ketchup gibt oder nicht. Und ich halte es nicht für unmöglich. Ich halte es für recht möglich. Also wenn es in diesem Main Event Blut geben wird, dann wird WrestleMania generell schon mal von mir einen Daumen nach oben geben. Ich Sogar halte Rest. das für unwahrscheinlich. Da bin Also. ich mal gespannt drauf. Aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich, zumindest beabsichtigt. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand da bladen wird. Ach, ich hoffe es so sehr. Ich glaube, die Verträge da mit Mattel, das ist immer noch so, dass, und da gab es ja nochmal irgendwie bei diesem einen Promo von John Cena richtig Ärger mit denen. Ich glaube, das ist denen immer noch wichtig, als da jetzt irgendwie PG oder nicht PG. Es gab ja übrigens auch Ärger mit John Cena, mit irgendeinem Promo, an was ich mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern kann. Ich glaube, das war, als er da was vorgerappt hatte, dass das doch schwulenfeindlich wäre. Und da gab es dann wohl Probleme mit irgend so einer Organisation. Und letztlich hat die WWE sich darauf geeinigt, das noch nie wieder zu machen. Und hat jetzt wohl auch mit der Organisation irgendeine Zusammenarbeit begonnen. Ja, das ist aber bei John Cena häufig. Das war aber, da hätte ich jetzt, egal welche Organisation man ist, nicht eingegriffen, weil das Promo war so schlecht, da hat er sich selber mit bestraft. Ich fand's nicht so schlecht, aber. Ich wohl. Thomas, Thomas, das Match der Woche, möchten wir das mal besprechen? SummerSlam 2001, Booker T gegen Rock. Ja, es ging um den WCW Champion-Titel. Booker T hatte den Titel, traf auf The Rock. Booker T kam mit Shane McMahon zum Ring. Thomas, hast du da so ein bisschen Hintergrundinfos zu? Ja, es war die Zeit, als das WWF-Logo ausgeblendet werden musste, aber es wurde zum Glück recht gut ausgeblendet, störte also nicht weiter. Genau. Rock rennt zum Anfang des Matches direkt mal gegen hinter Shane McMahon hinterher, dominiert letztlich aber das Match trotzdem. Es ist so ein bisschen viel hin und her, letztlich dominiert The Rock, denke ich mal, ein bisschen mehr. Direkt zum Beginn gibt es einen ziemlich langen Brawl draußen. Erst da so am Kommentatorenpult entlang, dann durch die Zuschauermenge und dann gibt es am Kommentatorenpult einen Cheapshot von The Rock gegen Booker T, wo dann JR meinte, er hätte ja nichts gesehen und Paul Heyman regt das so ein bisschen auf. Wieder im Ring nach einer ganzen Zeit hat The Rock dann den Sharpshooter angesetzt und löst den dann auf, weil Shane McMahon in den Ring kommt. Dann gibt es einen kleinen Trick. Shane McMahon legt erstmal einen Stuhl in den Ring, den Booker T sich nehmen will. Und hinterrücks kommt Shane McMahon, während der Ref dann natürlich abgelenkt ist, mit einem Gürtel angerannt und fertigt The Rock damit ab. Wiederum kommen an der Stelle APA rein und fertigen Shane McMahon wieder ab. APA-Kamera? Ja. Das habe ich so alles gar nicht mehr im Kopf. Da war doch irgendwie, erst war doch das Segment, das Test, nee. Erst kam Test rein reingerannt? Nee, den habe ich nicht gesehen. Doch, doch. Nee, der war bei mir nicht anwesend. Dann habe ich ein falsches Match geguckt, scheinbar. Denn es war, also was du erzählt hast mit dem Cheapshot und so, das stimmte alles. Dann kam aber Test rein. Und der hat dann auch seit von Shane McMahon gegen The Rock eingegriffen. Und dann kam, deshalb wurde ich gerade deshalb dachte ich gerade, was sagt er da mit APA? Dann kam nämlich nur Bradshaw reingerannt, Nee, beide. quasi Test verjagt. Nee, die kamen beide rein und der eine von beiden hat dann eine Clothesline to Hell von Clothesline to Hell gegen Shane McMahon gezeigt. Hast du nicht SummerSlam 2001 geguckt oder ich habe nicht SummerSlam 2001 Ich geguckt? hab's geguckt, denn ich hab's auf DVD. So, da im Ring gab es dann das Bookend von Booker T, was dann allerdings nur den Zweikampf bringt, denn der Ref war. War denn bei deinem Match auch diese komische Sache, wo auf einmal dieser Ringrichter, der auf WCW-Seite stand, quasi daraus so ein Tag-Team-Match gemacht hat, wo auf einmal Shane McMahon und Booker T sich gegenseitig eintaggen konnten? Nein. Dann haben wir unterschiedliche Kämpfe gesehen. Ja, das ist schon interessant. Naja, dann besprechen wir mal das richtige Match weiter. Im Ring gab es Bookend, das brachte dann für Booker T nur den Two-Count, denn der Ref, der war außerhalb des Rings noch mit Shane McMahon beschäftigt. Shane McMahon unterbricht dann wiederum den Referee nach dem People's Elbow. Und bekommt dann außerhalb des Rings den Rock Bottom verpasst. Am Ende gibt es dann den Scissors Kick von Booker T und der setzt dann noch den Spinaroonie nach, was dann allerdings zu viel Zeit ist, denn danach läuft er direkt in den Rock Bottom, was dann der 3-Count ist. Ich habe mir auch die Zeit irgendwo notiert. Thomas, möchtest du uns mal erzählen, wie dein Match weiterging? Bei mir kam dann ein Test noch rein und da waren so viele komische Segmente am Schluss mit. Da waren nachher zwei Referees, die beide irgendwie außer Kraft gesetzt waren und dann kam am Ende Earl Hebner rein und hat den Three Count für The Rock gezeigt, sodass The Rock Champion geblieben ist. Nee, da hast du wirklich was absolut anderes geguckt, du. Also mein Match, Aber ich. ja, mich würde mal wirklich interessieren, wie lang dein Match war, weil ich kann das hier ja ungefähr, hier oben waren 7 Minuten und unten waren, glaube ich, nochmal 34, das heißt, mein Match ging ungefähr 15 bis 16 Minuten. Ich habe die Zeit leider schon wieder gelöscht, aber es waren, ich habe so in Erinnerung, irgendwas mit 18 Minuten. Ist ja komisch. Und ich habe 4 Sterne gegeben, denn ich fand es sehr unterhaltsam. Also ich habe ja SummerSlam 2001 nicht auf DVD, deshalb musste ich ja auf YouTube gucken. Da war das in zwei Teilen. Kann das sein, dass sie das da falsch beschriftet haben? Ja, das muss dann wohl wahr. Das ist ja seltsam. Weil das jetzt dachte ich gerade, da hast du irgendwie Tests verwechselt als Mitglied von der APA, aber das scheint ja dann wirklich was ganz anderes gewesen. Aber dass das dann trotzdem Soll so passieren. ähnlich war, weil der Anfang, den du erzählt hast, mit außerhalb des Rings und dann lag es an der einen Stelle, ja, nicht, da lag Booker T da auf diesem Tisch und dann hat auf dem Tisch Rock quasi ein Low Blow gezeigt und dann hat JR noch so getan, ich habe nichts gesehen. Ja, genau. Auch. Ja, ich Ja, auch. das war in dem Match, das ich gesehen habe, da hast du nicht richtig geguckt. Kann es sein, ganz ehrlich, dass du dir vielleicht Teil 1 das richtige Match angeguckt hast und bei Teil 2 hast du dann nicht irgendwie verklickt und hast dir ein anderes Match angeguckt? Aber es passte gut zusammen. Das könnte aber sein. Vielleicht waren die auch falsch beschriftet. Ja, man weiß ja nicht. Das, Ich werde das. wenn du bei YouTube klickst, dann kommt ja immer, wenn du am Ende bist, sozusagen Empfehlung, was man auch gucken sollte. Und da war dann irgendwie, Thomas kommt dachte, dann er klickt so einfach mal Teil. oben hin. Ja. Ja, du hast dich bestimmt irgendwie verklickt, weil das sind schon Ähnlichkeiten. Ich glaube, die nimmt man nicht zweimal im Match. Dann hast du die erste Hälfte richtig geguckt. Bei den Hausshows machen sie das ja, ne? Dass sie tatsächlich für ein Pay-per-View bei den Hausshows exakt dasselbe Match durchführen. Ist richtig, es Weil war aber natürlich ein Pay-per-Views sind SummerSlam. normalerweise nicht. Es war ein SummerSlam und ich denke, du hättest die Qualität von einem SummerSlam Pay-per-View und einer Hausshow, die irgendein Fan gefilmt hast, wohl gemerkt. Ja, das wollte ich. Ich habe es ja gerade ausgeführt, was ich damit sagen wollte. Wie fandst du denn die erste Hälfte des Matches? Die du ja anscheinend richtig geguckt Bei mir hast. waren es so 3,5 und am Ende war da aber so viel Eingriffe und dann dieses mit den zwei Referees, die dann da wirklich rausgezogen wurden und die sich da untereinander noch gestritten haben. Die zwei Referees haben sich ja fast noch gegenseitig geprügelt, weil der eine halt vom WWF und WCW kam. Da dachte ich die ganze Zeit, das ist ja wie bei TNA. Also zum Schluss hätte ich gesagt so drei Viertel Sterne. Anfang war es bei mir auch noch 3,5, aber ich fand das ganze Ende sehr, sehr spannend gemacht, deshalb 4 Sterne von mir. Thomas, du hast die Aufgabe. Du hattest die Aufgabe, dir das letzte Match der Woche vor WrestleMania 27 auszusuchen. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt, was du dir denn so ausgesucht hast. Ja, ich habe mal was ganz Radikales gemacht. Und zwar habe ich gesagt, ach, jetzt haben wir schon zwei Matches von The Rock gehabt und dann haben wir schon was mit Triple H und jetzt mit Booker T. Und jetzt machen wir mal was, was ganz unabhängig von WrestleMania ist. Jetzt gehe ich mal wieder zurück in meine Kindheit, als ich angefangen habe, Wrestling zu gucken. Und ich kann mich noch an eine Fehde erinnern, die ich damals, ich weiß noch genauso die Szenen, wie ich da damals saß in meinem kleinen Zimmer mit diesem roten Fernseher und dann auf Sky da einzelne Matches gesehen habe. Und da lief ja dann immer diese Superstars-Sendung, wo teilweise dann auch überraschenden Ergebnisse und ich kann mich noch an eine Szene erinnern und das erzähle ich dann aber nächste Woche und erzähle und jetzt kommt aus dieser Feder aus meiner Kindheit ein Match und zwar Greg Valentine gegen Tito Santana und die haben sich damals um den Interkontinentaltitel, als das noch ein richtig wichtiger Titel war, gestritten und es gab ein Steel Cage Match zwischen den beiden 1985 in Baltimore. Und du müsstest dir die Jahreszahl 1985 und die Stadt Baltimore aufschreiben, weil die haben damals in dieser Fehde ziemlich viele Matches gegeneinander gemacht. Und es ist ein Steel Cage Match, von daher müsstest du es noch erkennen. Es ist noch mit diesem alten, relativ kleinen Steel Cage. Okay, dann werden wir das Match nächste Woche besprechen. Als letztes vor WrestleMania. Ist auf jeden Fall mal eine schöne Abwechslung, nicht irgendwie andauernd The Rock und weitere Leute da zu sehen. Irgendein Match um den IC-Title dieses Jahr bei WrestleMania angekündigt ist, also ob es zum Beispiel Kofi Kingston gegen Wade Barrett ist. Und dann können wir mal vergleichen, ob das vergleichbare Matches werden könnte. Vergleichbar, ob das vergleichbare Match? Nee, also ein Singles-Match und ein Steel-Cage-Match kann man schlecht vergleichen, aber. Vielleicht wird es ja bei WrestleMania ein Steel-Cage-Match. Nee, also das bringt man nicht. Ich weiß auch nicht, ob das machbar wäre bei WrestleMania, wenn das so Open Air ist. Ohne Dach drüber hat man ja mal diese sehr interessante Konstruktion da über dem Ring. Ich weiß nicht, ob das Ja, da überhaupt machbar wäre, da so einen Käfig runterzulassen. ah, du hast ja recht, das ist ja Open Air, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich weiß nicht, ob es da mal mit dieser Konstruktion machbar wäre, da irgendwie so einen Käfig hängen zu lassen und den runterzulassen. Das ist die Frage. Weil das ist ja immer recht hoch, ne? Das werden wir ja dann sehen, weil das wird bestimmt ein Steel Cage Match. Nee, bestimmt nicht. So, Thomas, dann hast du jetzt noch Zeit, lebenswichtige Dinge von dir zu geben. Ich habe jetzt noch Zeit, lebenswichtige Dinge von mir zu geben. Ja, heute Abend gibt es ja Fußball, aber ob ich das gucke, weiß ich noch nicht. Ich wollte ja eigentlich lieber ein bisschen lesen. Ich auch. Über das Buch, was ich jetzt lese, habe ich ja schon erzählt. Ich auch. Ansonsten, oh ja, ich habe noch ein Hörbuch, was ich gerade höre. Ich habe mir bei Amazon ein Hörbuch gekauft. Und ich bin da sehr begeistert von. Schick. Ich habe mir das am Donnerstag, glaube ich, gekauft und ich bin jetzt bei Track 71 von 111. Also man kann daran sehen, ich bin schon ziemlich weit. Und zwar ist das von, weißt du schon was? Schick. Nein. Dann weiß ich nicht. Von Sven Regner, meine Jahre mit Hamburg-Heiner, Logbücher. Und zwar Sven Hab ich Regner noch nie gehört. von Element of Crime. Der hat ja einige Zeit einen Blog geschrieben, nämlich 2005 und ich glaube 2007 und 2009. Unter anderem, wenn die eine neue Platte aufgenommen haben, wenn sie auf Tournee gegangen sind, als er eine Buch veröffentlicht hat und zur Frankfurter Buchmesse gegangen ist, als sie die eine Platte in Nashville abgemischt haben. Und diese ganzen Blogs, die er geschrieben hat, die sind jetzt gesammelt als ein Buch erschienen. Und das ist das Hörbuch, wo er das selber dann vorliest. Und ich finde, ich höre ihn sehr gern lesen. Er hat so eine, weiß nicht, er hat so was Schnoddriges und ich finde das sehr, sehr witzig. Der hat irgendwie so einen trockenen Humor dabei. Gefällt mir sehr gut. Was hat der? So was Schnottriges? Was ist das denn für ein Wort? Das kennt man so in Norddeutschland, so Hamburger Gegend. Ja, das klingt doch nach Hamburg. Naja, lassen wir es da mal bei. Ja, ich werde auch noch das Wesen weiterlesen. Meine ich aus Delmenhorst und nicht aus Hamburg, aber das passt trotzdem ganz gut zu ihm. Das finde ich, also das finde ich wirklich super. Das merkt man ja auch, das geht so 5 Stunden und das gab es bei Amazon für, weiß ich nicht, ich glaube 13 € oder so. Das war recht günstig. Ich habe noch zu melden, dass die Oreo-Reifenkekse mit diesem Vanillezeug dazwischen besser als diese mit dem Dinger, mit diesem Schokozeug dazwischen sind. Autoreifenkekse gibt es auch diese Mini-Version, kennst du die? Nee, es gibt wohl noch irgendwelche, die mit Schoko umrundet sind oder irgendwie so wie noch. Ja, die Keine kenne ich Ahnung. auch, die sind auch ganz lecker. Hatte ich Diese noch Mini, nicht. die kommen in so einem kleinen Topf. Das ist dann so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, fast so diese Töpfe von 5-Minuten-Terrinen oder so. Und da sind dann wirklich Ja, einige es drin. gab auch mal diese fünf, diese Töpfe mit diesen Cornflakes-Kugeln, whatever. Die waren auch lecker. Genau, ja, genau, sowas. Ah, die waren lecker. Ja, und so Naja, sind auch die bei uns kommen solche Mini-Oreos. Sachen ja mal erst ein bisschen später. Können wir uns nicht eigentlich von den Autoreifenkeksen und dem Hersteller Oreo sponsoren lassen? Das wäre ganz witzig. Man könnte mal anfragen, ja. Frag da doch mal an, ob die uns, ich würde sagen, pro Sendung 2 Millionen € spendieren. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Angebot. Dann würde ich auch öffentlich sagen, dass die Kekse super schmecken, obwohl die in Wirklichkeit ziemlich dumm, schlecht schmecken. Dumm kann man ja nicht sagen, schlecht. Thomas liebt die Kekse. Die Kekse sind furchtbar. Wenn ich allerdings 2 Millionen € bekommen würde, dann könnte sich das ändern, das Urteil. Thomas, hast du noch solche lebenswichtige Dinge von dir zu geben? Habe ich schon erzählt, dass ich ein Hörbuch von Sven Regner zurzeit höre? Ja. Das finde ich super. Noch so was Wichtiges? Ja, dann sind wir wieder am Ende angekommen und man könnte meinen, wir würden jetzt mal Schluss machen. Also es liegt an Thomas. Ja, wir könnten natürlich noch Lockdown tippen. Nein, das können wir nicht. Wieso nicht? Nee, Achso, ich hab. weil es noch gar nicht stattfindet, stimmt. Ne, genau, dann können wir es auch nicht tippen. Ja, das ist ja blöd. Wollen wir denn noch Fußball tippen? Bah, nee. Wer spielt denn heute Abend? Ich hätte fast gesagt, wer kämpft denn heute Abend? Das interessiert mich nicht. Deutschland gegen Kasachstan. Thomas, es ist deine Sache, nun das Endwort zu sprechen. Ja, bitte. Ja, du sollst es jetzt sagen. Ja, du so. Sag es. Palim, Palim.